Erster die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihn testen. Sie wollten ein Zeichen vom Himmel sehen. Zweiter Jesus antwortete, am Abend sagt ihr, das Wetter wird gut, weil der Himmel rot ist. Dritter und am Morgen sagt ihr, es gibt schlechtes Wetter, weil der Himmel rot und dunkel ist. Ihr könnt das Wetter sehen, aber ihr versteht die Zeichen der Zeit nicht. Vierter, die Leute heute sind schlecht und wollen nicht glauben. Sie wollen ein Zeichen sehen. Aber sie bekommen kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. Dann ging Jesus weg. Fünfter, die Freunde von Jesus fuhren mit dem Boot. Sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Sechster, Jesus sagte zu ihnen, passt auf. Hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Siebter, die Freunde dachten, er sagt das, weil wir kein Brot haben. Achter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, warum denkt ihr, dass es wegen des Brotes ist? Ihr habt wenig Glauben. Neunter, habt ihr vergessen, wie ich 5000 Leute mit 5 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe habt ihr danach noch gehabt? Zehnter, oder wie ich 4000 Leute mit 7 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe habt ihr danach noch gehabt? Elfter, warum versteht ihr nicht? Ich habe nicht über Brot gesprochen. Ich habe gesagt, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Zwölfter, jetzt verstanden sie es. Jesus meinte nicht das Brot. Er meinte die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Dreizehnter, Jesus ging in die Gegend von Caesarea Philippi. Er fragte seine Freunde, was sagen die Leute über mich? Wer bin ich? Vierzehnter, sie sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia. Wieder andere sagen, du bist Jeremia oder ein anderer Prophet. Fünfzehnter, Jesus fragte, und ihr? Wer sagt ihr, dass ich bin? Sechzehnter, Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Siebzehnter, Jesus sagte, Simon, Sohn von Jona, du bist glücklich. Denn das hat dir nicht ein Mensch gesagt. Mein Vater im Himmel hat es dir gezeigt. Achtzehnter, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Macht des Todes wird sie nicht besiegen. Neunzehnter, ich gebe dir die Schlüssel für das Himmelreich. Was du auf der Erde verbietest, wird auch im Himmel verboten sein. Was du auf der Erde erlaubst, wird auch im Himmel erlaubt sein. Zwanzigster, dann sagte Jesus zu seinen Freunden, erzählt niemandem, dass ich der Christus bin. Einundzwanzigster, von da an erklärte Jesus seinen Freunden, ich muss nach Jerusalem gehen. Dort werde ich viel leiden. Die alten Männer, die Priester und die Lehrer werden mich töten. Aber am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. 22. Petrus nahm Jesus zur Seite und sagte, das darf dir nicht passieren, Herr. 23. Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist ein Problem für mich. Du denkst nicht wie Gott, sondern wie die Menschen. 24. Dann sagte Jesus zu seinen Freunden, wer mein Freund sein will, muss sich selbst vergessen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. 25. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich verliert, wird es gewinnen. 26. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was kann ein Mensch geben, um sein Leben zurückzubekommen? 27. Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen. Dann wird er jedem geben, was er verdient hat. 28. Ich sage euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen.